er endlich. Los, schnell. Enzo! Enzo! Oh nein, schon wieder die Forellen angebrannt. Angebrannt? Eher vulkanisiert. Die sind ja nur noch Asche. Ich hab dir schon 1000 Mal gesagt, du sollst nicht immer lesen beim Kochen. Ja. Aber ich lieb Bücher nun mal. Und ich das Radio. Mann, wo ist das denn? Stell doch nicht immer um, wenn ich in der Schule bin. Ja, gut, klar. Und was soll ich dann machen beim Kochen, wenn ich nichts darf? Kochen. Langweilig. Ich glaube, ich da ist es. Das sieht alles so verdammt gut aus. Bald geht's endlich los. 2 der 5 Starter, also knapp die Hälfte der Seeräuberinnen und Seeräuber, sind oh schon nee. Eingelaufen. Nicht schon wieder dieses Piratenrennen. Jedes Jahr der gleiche Käse. Und mit einem unglaublich bösartigen Kahn. Oh ja, der ist so bösartig, dass ich mich noch nicht mal traue, hinzuschauen. Der Killerkutter. Du weißt schon, dass man das gar nicht hören darf. Enzo, bitte. Das ist ein Piratensender. Ja, sei doch mal still. Verrückteste Wettfahrt der 7 Weltmeere. Unsere Pirater! Also, liebe Piratinnen und Halunken, ihre Novinnen und Taschendiebe, kommt zu uns auf unsere Pirateninsel, denn nur ihr kennt ja den Weg und verdammt nochmal niemand sonst. Bitte mach das aus. Das Essen ist fertig. Ich dachte, das ist angebrannt. Stullen für uns. Oh. Und eine Dose für die Katze. Sorry, Katze. Mann, ich würde so gern hin. Du, dahin. Na klar, was meinst du, wie toll das da ist? Die Pirata, eine Wettfahrt mit den coolsten Piratinnen und Piraten und den schnellsten Schiffen. Du findest sowas wie den Killerkutter toll. Na klaro, und die ganze Insel ist der Hammer. Urwald, tiefe Schluchten und ein Vulkan. Und was ist, wenn der ausbricht? Und überall Spelunken. In den Piraten rumlungern. Annie, das ist eine Pirateninsel. Ja. Mit Piraten drauf. Ja, genau. Wenn du das weißt, warum willst du denn da hin? Ich bin eben nicht so wie du. Mir reicht es nicht, von Abenteuern zu lesen. Ich will sie erleben. In echt. Echt? Ja, aber ist auch egal. Wieso? Weil niemand außer Piratinnen, Ganoven und Halunken den Weg zur Insel kennt. Nur die kennen das Geheimnis der Route. Also in den Tagebüchern von Klaus Störtebeker, da gibt es für die Route so einen kleinen Hinweis auf Seite... Was? Wie? Du weißt, wie man zur Pirateninsel kommt? Ja, nö, also, ach... Echt jetzt? Nö, also, nein, also, ja, also, theoretisch, ja, vielleicht. Ja und? Erzähl! Ich hab's mal irgendwo gelesen, aber ich glaube, ich hab's gerade vergessen. So ein Mist aber auch. Enzo, bitte, bitte. Nein, wir fahren da nicht hin. Und basta. Guck, Katze möchte auch mit. So ein Quatsch. Außerdem, selbst wenn wir wollten, womit sollten wir denn fahren? Wir haben kein Schiff. Und davon mal abgesehen, ist das sowieso viel zu gefährlich. Nachher denkt noch jemand, wir wären echte Piraten und dann begegnen wir der Wasserschutzpolizei und dann, ja, dann versenken die uns oder kapern unser Schiff und werfen uns in den Kerker. Ich sag's ja, du bist ein Schisser, lieber Enzo. Das hat damit nichts zu tun. Ja, ja. Außerdem kann ich nicht segeln. Aber ich? Du? Ja, ich kann nach den Sternen navigieren. Ich kenne alle Strömungen an unseren Küsten und kann jeden Knoten knoten. Ja, wirklich. Sogar Ja, sogar Palstick, Schurzstick, Achterknoten, die kann ich alle blind. Wir haben kein Schiff. Und wenn ich uns eins besorge, dann fahren wir? Ja, klar. Wenn du ein hochseetüchtiges Schiff besorgst, dann lichten wir die Anker sofort. Du, ich pack schon mal den Proviant zusammen. Enzo, mal im Ernst, versprichst du es mir? Na klar, das verspreche ich dir gerne. Findest ja sowieso keins. Als ob Schiffe einfach so rumliegen würden. Haha. Komm, Katze. Kreuz und quer Piraten hinterher. Hörspiel von Arne Köhler. Will Willst du noch eine Sardine? Ja. Da. Du bist der süßeste kleine Fettfisch. Ja, ja. Wenn ich nur wüsste, wie ich an ein Schiff komme. Im Prinzip ist ein Schiff ja wie ein Haus, nur andersrum. Wie ein Haus auf dem Kopf. Hey! Ja, ich hab's! Wir haben eins! Ein was? Ein Schiff! Ich hab's gefunden! Wir können sofort los! Anker lichten! Du hast wohl zu viel Piratenradio gehört. Enzo! Wo soll denn dein Schiff sein? Wir sind schon drin! Wie wir? Wo? Wir sind in einem Haus, Annie. Oben das Dach, unten der Boden. Dazwischen ein Kamin und eine Tür. Kein Schiff weit und breit. Richtig. Und jetzt stell's dir mal andersrum vor. Wie? Das Dach ist der Rumpf. Das Dach ist der Rumpf. Der Boden ist das Deck. Der Boden ist das Deck. Der Kamin ist der Motor. Kamin, Motor? Und die Tür unsere Luke. Und die Tür ist die Luke. Du bist verrückt. Wir drehen das Haus einfach um. Gute Idee. Ja, ne? Geht aber nicht. Wieso? Das Dach ist doch wasserdicht, oder? Ja, schon, aber... Und der Kamin pustet heiße Luft ins Meer und schiebt uns nach vorne, wie ein Motor. Wir haben genug Feuerholz, Wasser, Essen, sogar Schulferien. Wir können also sofort auslaufen. Annie, das geht nicht. Warum nicht? Du hast es mir versprochen. Ja, aber... Du hast Angst. Gib's zu. Du hast Angst vor dem Meer, weil meine Mama und mein Papa nach dem Sturm nicht wieder nach Hause zurückgekommen sind. Das ist schlimm, ja. Aber ich hab dich und ich hab keine Angst, Enzo. Ich auch nicht. Was dann? Ich hab ihnen versprochen, auf dich aufzupassen. Jeden Morgen, bevor sie mit dem Fischkutter ihrer Penny rausgefahren sind, habe ich es ihnen versprochen. Aber jetzt brichst du ein Versprechen. Nein, ich halte es. Ja, ihnen gegenüber. Und ich? Was ist mit dem Versprechen, das du mir gegeben hast? Hier ist doch ein Schiff. Bitte, Enzo. Wenn du nicht mitkommst, dann fahre ich alleine. Zusammen mit Katze. Dann kann ich aber nicht auf dich aufpassen. Tja, dann sind das wohl schon zwei Gründe mitzukommen. Oh Mann, wer hat dir nur das Argumentieren beigebracht? Du. Du hast es mir beigebracht. Und jetzt bringe ich dir das Segeln bei. Bitte, Enzo. Und jetzt alle zusammen. Kräftig. Okay. Eins, zwei und drei. Wahnsinn! Das Haus steht echt auf dem Kopf! Hiermit taufe ich dieses Haus, dieses Hausboot auf den Namen Hai. Was ist los, Katze? Ah ja, du hast recht. Also hiermit taufe ich dieses Hausboot auf den Namen Katzenhai. Hurra! Auf die Katzenhai! Da, die Flut! Schieb feste! Es klappt! Gute Reise! Tschüss! Katzenhai, ahoi! Ganz schön hier draußen eigentlich. Mit der Seeluft und so. Sag ich ja. Und mit dem Kamin als Motor, das klappt ja auch besser als gedacht. Ja, ne? Und welchen Kurs soll ich einschlagen? Warte, hier. Ich habe natürlich Störtebeckers Buch eingepackt. So? Da war doch irgendwo dieser kleine Hinweis am Rand. Moment. Ich hab's bestimmt gleich. Hier. 47 Grad Nord und 23 Grad West. Aha. Kannst du damit was anfangen? Ja klar, das kriege ich hin. Im Navigieren bin ich Profi. Kurs Nordwest. Woher kannst du das eigentlich? Weiß nicht. Ich kann es halt. Schon seitdem ich klein bin. Super Stichwort, Katze. Ich fische uns mal das Abendessen. So schön. Aber ich kann mich nicht mehr wach halten. Ich auch nicht. Ich glaube, ich war noch nie so müde. Katze, dann musst du die Nachtwache halten. Rauf mit dir auf den Besenstielmast. Was? Wo bin ich? Was ist los? Oh, Katze hat mich geweckt. Miau! Oh Gott, guck mal, da treibt einer. Wo? Da, im Wasser. Der umklammert einen Aktenkoffer und der... Der schläft ja. Der ist ja komplett angezogen mit Anzug und Schlips und allem und schläft. Hey du, aufwachen! Ich hab gar nicht geschlafen. Ich war voll wach. Echt. Was? Na klar haben Sie geschlafen. Sehr eindeutig. Tja, wir wollten Sie gerade retten. Aber Lügner können wir leider an Bord nicht gebrauchen. Was? Fröhliches Weitertreiben. Halt! Stopp! Stopp! Wir können ihn doch nicht einfach im Wasser lassen. Meinst du? Na, okay. Versprechen Sie denn nie wieder zu lügen an Bord unseres Schiffes? Nie wieder. Versprochen. Gut. Wieso treiben Sie denn überhaupt hier mitten auf dem Meer herum? Ja. Das ist eine dumme Sache gewesen. Aha. Ja, ich bin oder, naja, ich war ein Beamter auf dem Bürodeck eines Kreuzfahrtschiffes. Aber dann, vor 2 Tagen, hat mich eine Windböe erfasst und ich bin über Bord gegangen. Boah, und das Schiff? Das ist einfach weitergefahren. So schnell können die ja auch gar nicht anhalten. Außerdem hat's keiner gesehen. Mann, das ist ja saublöd. Ja, saublöd trifft's ganz gut. Du, Annie, apropos saublöd. Wollen wir den Herrn im nassen Anzug nicht endlich mal an Bord holen? Das wäre sehr zuvorkommend. Oh ja, natürlich. Willkommen an Bord der Katzenhai. Ich bin Annie und habe hier das Kommando. Oha! Ja, und ich bin Enzo und ich habe hier nicht das Kommando. Und das ist Katze, unsere Bordkatze. Sehr erfreut. Ich bin Stanislav von Riff. Ihr könnt mich Stan nennen. Und danke fürs Retten. Keine Ursache. Und wo wollt ihr hin mit eurem, naja, ungewöhnlichen Kahn? Wir fahren zur Pirateninsel. Was? Ja, dort beginnen in wenigen Tagen die Pirata. Die Piratenregatta? Genau die. Aber niemand kennt die Route, außer Piraten, Halunken und Ganovinnen. Und uns. Oh nein, ihr seid auch Piraten. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte tut mir nichts. Ach, Quatsch. Wir sind doch keine Piraten. Wir sind nur Fans. Da bin ich aber froh. Und Fan bin ich auch. Echt? Ja klar, seitdem ich klein war, habe ich die Pirata im Radio verfolgt. Das ist doch wahnsinnig spannend. Besonders, seitdem Killerkutter wieder dabei ist. Genau, obwohl ich den Säbelsauser noch besser finde. Na, das kann ja heiter werden. Hier ist wieder eure Plapperpiraten. Wir sind hier bei den Vorbereitungen der... Stan, die Pirata ist im Radio. Mach lauter! Einen Tag bis zum Startschuss. Zu Gast bei mir jetzt einer der scheußlichsten Piratenkapitäne der letzten Saison und einer der großen Favoriten in diesem Jahr. Blackout Udolfo. Ahoi, du Plappermaul. Udolfo, du und deine Crew, ihr seid immer vorne mit dabei. Ihr seid einfach verdammt schnell. Wie schafft ihr das? Na, weil ich so verdammt sauer bin auf das Meer. Sauer auf das Meer? Warum? Na, weißt du, ich bin vor einigen Jahren mal in einen Sturm geraten. Das blies wie der Teufel. und mein Boot ist gekentert. Ich bin dann hier auf der schönen Vulkaninsel aufgewacht und kann mich an nichts erinnern, was vorher war. Ja, und dann bin ich verpirrt geworden. Schöne Sache. Eben. Und deswegen bin ich so verdammt sauer auf das Meer. Und wenn ich jetzt so pfeilschnell durchs Wasser schieße und der Kiel es zerteile, ja dann hoffe ich, dass es dem Meer verdammt wehtut. Deswegen heißt euer Schiff auch Maggie Messer? Richtig. Es könnte aber auch richtig scharfes Messer heißen. Ja, und wie war eure Kappersaison? Also ein paar Klunker, Schatztruhen, Silberlinge, dies, das, nichts Berauschendes. Deswegen sind wir jetzt heiß. Heiß, heiß auf die Pirata. Und wie schätzt du die Konkurrenz ein? Ja, schwer zu sagen. Ich habe gehört, dass sich die Crew vom Killerkutter zwei neue Schwertwale vor den Bug spannen will. Ja, die könnten da ganz vorne mit dabei sein. Aber schneller als wir sind die damit auf keinen Fall. Und die Überraschungsstarter? Die versenken wir als erstes. Na, dann können wir mal gespannt sein. Und jetzt erstmal. Was sind denn die Überraschungsstarter? Hab ich dir doch schon 1000 Mal erklärt. Ja? Nee. Es starten immer 5 Schiffe. Ja. Die ersten 4 Schiffe sind gesetzt. Blackout Udolpho auf der Maggie Messer. Die Crew vom Killerkutter. Die 5 Schwestern auf der Sirene. Und der fliegende Holländer. Hm. Und wer ist der 5. Na eben, die Überraschungsstarter. Ach so, ja. Hm. Ist das nicht toll? Ja, natürlich. Der letzte Startplatz wird jedes Jahr an eine neue Piratencrew vergeben. Ja, aber die haben doch gar keine Chance, oder? Doch, aber meistens werden die pulverisiert oder versenkt. Ach, ey. Wir sind da! Enzo! Ja? Juhu! Was ist? 47 Grad Nord und 23 Grad West, aber... Wo ist die Insel? Ja, Enzo. Wo ist die Insel und wo ist der Hafen? Ach so, ja. Moment. Das war ja noch nicht alles. Das war ja nur der erste Teil der Route. Wie? Es geht noch weiter? Oh, spannend. Ja, sehr spannend. Hier ist das Buch vom alten Störtebäcker. Lies vor! Lies. Also, hier steht's. Ja? Ist ganz klein geschrieben. Ein Gedicht. Ein Gedicht? Ja, ein Gedicht mit dem Titel Mein Kurs, kein Kurs. Zwar darf ich es nicht, aber schreibe ich es auf. Denn lesen tut keiner, uns dumme Piraten. In 47 Grad Nord und 23 Grad West nimmst den Kurs du jetzt nicht auf. Hä, was? Schalt ab dein Hirn und spiel verrückt. Lass ab vom Steuer und all deinen Plänen. Dann werden Gezeiten und Wind dich sicher zum Hafen geleiten. Hä? Was ist denn das für ein Gedicht? Da reimt sich ja nix. Und nirgends steht, wo es hingehen soll. Das ist ja blöd. Nee, ist es nicht. Nein? Nein, das ist ein Rätsel. Und ich hab auch schon die Lösung. Was? Super, Enzo. Ja. Dann sag mal, wohin ich steuern muss. Na, das ist es ja. Es gibt keinen Kurs ab jetzt. Moment. Wir fahren ohne Plan weiter. Hä? Wie ohne Plan? Wir sollen planlos fahren. Und dann? Na, dann werden wir ganz automatisch die Insel erreichen. So einfach? Naja, Pläne über Bord zu werfen ist gar nicht so leicht. Ein Versuch ist es wert, oder? Na gut, wenn ihr meint... Volle Kraft voraus! Richtung egal! Ei! Alle Maschinen stopp! Wendung um 360 Grad! Halbe Kraft nach hier! Ei! Ah, lasst uns jede Himmelsrichtung dort nennen. Ein fantastisch schlechter Vorschlag. Ja, da hast du recht. Ich werde jetzt unter Deck gehen und ein Gedicht über Einhörner schreiben. In der Zwischenzeit werde ich die Wolken anschreiben. Und ich gebe volle Fahrt mit Pups-Power. Immer Richtung dort. Oder dort. Oder, dort. Mist. Und jetzt? Wir sind einfach nicht planlos genug. Das merkt das Meer. Was? Meinst du wirklich? Ah, verstehe. Na gut, Wenn du meinst, dann übergebe ich hiermit feierlich das Kommando dieses Schiffes an dich, kleiner Fettfisch. Bravissimo! Wow. Herrlich vermurkste Idee. Dann übernimmt Katze auch das Ruder. Ah, verstehe. Ja, sie macht's richtig. Einfach schön das Fell faul in die Sonne legen und alle Viere von sich strecken. Reicht mir mal jemand die Krabbenchips rüber? Ich komme da nicht ran. Egal, Hauptsache nichts tun. Land in Sicht! Echt? Wirklich? Glaube ich jedenfalls. Wo ist das Fernglas? Hier. Das ist eine Vulkaninsel. Nicht wirklich. Doch, ja! Gib mal! Und? Die Pirateninsel! Das ist sie! Gibt's ja! Wir haben sie gefunden! Juhu! Katze, du bist die beste Kapitänin unter dem Piratenhimmel! Da vorne, seht mal, da liegt der Killerkutter. Ach, so sieht er aus. Und da die Maggie Messer. Wow! Also dafür, dass hier morgen die tollste und irreste Regatta der sieben Weltmeere starten soll, ist aber mächtig wenig los. Na, die sind alle in den Spelunken und feiern. So. Oh, da ist ein Platz frei. Oh, gut. Ich mach uns mal fest. Und du? Naja, ich hab heimlich Knoten geübt. Hier, guck, ein echter Palsteak. Oh, nicht schlecht. Oder? So, und nun? Also, ich hab Hunger. Und ich erst. Na, dann los. Da sitzt ja einer. Das wird wohl der Hafenmeister sein. Willkommen auf der Pirateninsel. Schätze oder sonstige Raubgüter anzumelden? Nein. Tiger. Tiger? Löwen. Löwen? Oder giftige Schlangen? Nein. Rum? Cola? Zuckerzeug? Nein. Habt ihr überhaupt irgendwelche Beute? Also nicht, dass ich wüsste. Komisch. Keine Schenke? Nee. Nichts Gefährliches? Mm-mm. Dann seid ihr wohl keine Piraten. Ihr seht auch nicht aus wie welche, wenn ich mir recht überlege. Also wenn ihr keine Piraten seid, muss ich euch leider in den Kerker werfen. Bitte was? Moment. Aber wir haben den Weg zur Insel gefunden. Ja. Das heißt, wir müssen Piraten sein. Genau. Sie Schnapsdrossel. Obacht! Das ist Piratenbeleidigung. Und die wird mit Kerker bestraft. Oh nein. Aha. Entschuldigung. Na gut, schwamm drüber. Hab halt meinen gutmütigen Tag, aber ich muss was eintragen in mein Formular hier. Denn jede Piratencrew, die an mir vorbei will, muss ihre Beute abgeben. Sonst? Sonst Kerker. Hier. Was sind das? Feinste Akten. Alles exakt sortiert. Habt wohl ein Papierkäffchen gekapert oder was? Aber gut. Hier, eure Hafenscheine. Oh. Viel Spaß bei der Pirata. Deswegen seid ihr doch hier, oder? Ei, ei, Sir. Ja, dann geht mal jetzt in den Knochenbrecher. Da wird gleich der Überraschungsstarter ausgelost. Ah, ja. Oh Mann, da wäre ich gerne dabei. Aber Dienst ist Dienst, ne? Da machst du nix. Viel Spaß, ihr Heringe. Danke. Einen schönen Abend, der Herr. Tschüss. Oh, sieht nett aus. Ja, scheint aber voll zu sein. Ich schlag vor, wir gehen weiter. Ach, Enzo. Knoten und Piratenrätsel lösen kannst du zwar, aber Schiss hast du immer noch. Ja. Komm, wir drei sind doch bei dir. Komm schon. Da vorne ist noch ein Plätzchen frei. Oh Mann, dieser Rauch. Ganz schön schmuddelig, dieses Lokal. Aber gemütlich irgendwie. Ja, das muss so sein. Schau mal da vorne auf der Bühne. Da ist die Plapper-Piratin aus dem Radio. Wow. Auch das nicht. Test, Test, Können mich alle hören? Natürlich. Können mich alle hören? Alle, die noch Ohren haben. Meine lieben Piratinnen und Piraten. Und hallo und Übeltäter. Ja, herzlich willkommen, ihr ganzes Pack, bei der ersten Wettfahrt der sieben Weltmeere unserer Pirata. Die Messer sind gewetzt, die Segel sind gesetzt, die Wochen der Vorbereitung sind vorüber, also fast. Denn eine Sache fehlt noch, auf die ihr alle gewartet habt. Die Überraschungsstarter, ja. Und genau die ermitteln wir jetzt. Das sind die Regeln. Jede mutige Piratin, jeder blauäugige Matrose kann mitmachen. Hier, in diesem kleinen Beutel sind 99 Edelsteine, Saphire, Diamanten und ein Stück Candiszucker. Alle, die sich trauen, greifen in den Sack, ziehen ein Stück heraus, ohne hinzugucken, und beißen drauf. Vielleicht auf einen Edelstein, aber wer das Stück Candiszucker erwischt, wird der diesjährige Überraschungsstarter. Alle anderen verlieren leider einen Zahn. Also los, wer will die Chance gegen den berühmten fliegenden Holländer anzutreten oder von Maggie Messer zerschnitten zu werden, hat man nur einmal im Jahr. Na? Ich! Oh ja, sehr schön. Na dann komm mal her und greif rein. Au! Au! Ah, Edelstein! Naja, das war's wert. Das ist mein erster Versuch, wie man sieht. Ah ja, der nächste. Sehr schön. Das war schmerzhaft, gleich zwei auf einmal. Also je länger man wartet, desto größer ist die Chance, den Zucker zu finden, oder? Naja, oder ein anderer schnappt ihn sich vorher. Ich glaube, es ist egal. Völlig verrückt. Also, ich hänge an meinen Zähnen. Oh, Annie? Oh, was Annie? Bist du denn für ein dünner Hering? Die Sprotte habe ich hier ja noch nie gesehen. Sag mal, bist du überhaupt eine Piratin? Na klar, sonst wäre ich ja nicht hier. Und da vorne sitzt meine Crew. Was? Na, die sehen aber mächtig gefährlich aus. Na, na los, versuch dein Glück. Da geht's ein bisschen schneller, Sprotte. Ja, ja. Ah, hab einen. Na, dann beiß mal kräftig drauf. Ja, süß, der Zucker. Wow. Damit haben wir die jüngste Überraschungsstarterin aller Zeiten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und wie heißt dein Schiff? Katzenhai. Oh, gefällt mir. Und wie viele der Weltmeere habt ihr schon umsegelt? Ja, so einige auf alle Fälle. Nein, halt, stopp, das geht nicht. Wir starten ganz bestimmt nicht bei dieser irren Wettfahrt. Hä? Was? Warum das denn nicht? Ja, warum denn nicht? Weil ich nicht will, dass wir pulverisiert oder versenkt werden. Aber das ist eine Ehre für jede Piratencrew. Mag sein, aber wir wollen diese Ehre gar nicht haben. Die interessiert uns nicht. Die interessiert euch nicht? Das gibt's doch nicht! Was sind das, falsche Flüngjane? Also so langsam habe ich das Gefühl, dass ihr gar keine Piraten seid. Oder Leute, was meint ihr? Wenn ihr keine Piraten seid, dann müssen wir euch leider in den Kerker werfen. Also, seid ihr Piraten? Ja, klar sind wir das. Au! Ihr macht mich fertig. Wenn ihr Piraten seid, dann startet ihr also auch gefährlichst beim Rennen. An dieser Chance beißen sich andere jahrelang die Zähne aus. Nein, wir starten da nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann ab in den Kerker! Nee. Ja, tu nicht nur sofort wegsperren. Ja. Ja, dann holt den Kerkermeister. Ach, du Schande. Bin schon da. Also ihr, mitkommen, alle. Au, ey, lass mich los. Ja, lass ihn los. Moment. Tja, ein Teufel werde ich. Mitkommen, habe ich gesagt. Au, lass mich! Entschuldigung, diese Ketten, muss das sein? Ja. Immer schön mir nach. Mann, Enzo! Hm? Das ist alles deine Schuld! Meine? Spinnst du? Ey, nicht so schnell! Klappe halten! Ihr weckt noch die Skelette! Ja, deine Schuld! Weil du meinen Befehl missachtet hast! Was hab ich? Ja, ich bin die Kapitänin! Und ich habe beschlossen, dass wir bei der Pirata mitfahren! Moment! So eine Sache sollte aber schon mit der Crew abgestimmt werden. Ja, ganz meine Meinung. Ich kann euch hören. Ist ja auch egal. Das könnt ihr ja jetzt in Ruhe ausdiskutieren. Hier verbringt ihr die nächsten 70 Jahre. Monatlich ist eine Stunde Auslauf im Hof. Alle 10 Jahre ist Waschtag. Viel Spaß. Ja, das hat nun durchaus eine überraschende Wendung genommen, könnte man sagen. Oh Mann, das gibt es doch nicht. Jetzt hatten wir ein Schiff, haben die Pirateninsel gefunden, Stan hat seinen Koffer gespendet, um auf die Insel zu kommen, und dann vermisst du alles? Was, ich? Ja, du. Denn jetzt sitzen wir hier im Kerker, statt mit den tollsten Piratencrews um die Wette zu segeln. Ja, aber immerhin werden wir jetzt nicht aufgeschlitzt oder pulverisiert. Na toll. Und jetzt? Jetzt sollten wir zusehen, dass wir so schnell wie möglich rauskommen aus diesem Schimmelloch. Ja, das sehe ich ganz genauso. Na eben. Nur wie? Na, das ist doch ganz einfach. Hä? Wir brechen aus. Ja klar, ganz einfach. Denn dafür sind Kerker ja da, dass man möglichst einfach wieder rauskommt. Oh. Enzo hat recht. Hier ist kein Fenster weit und breit und die Kerkertür ist fest verschlossen. Ja. Aber Katze ist da. Sie kann sich durch die Gitterstäbe schlängeln. Nicht wahr, Katze? Ja. Seht ihr? Und dann klaut sie den Schlüssel von dem komischen Kerkermeister und bringt ihn zu uns. Gute Idee. Eben. Wird aber nicht gehen. Warum? Du fütterst sie zu gut. Der kleine Fettfisch passt nicht durch die engen Gitterstäbe. Ah, Mist. Enzo, ich glaube, es ist weniger gefährlich, bei der Pirata mitzufahren, als 70 Jahre hier zu verschimmeln. Meinst du wirklich? Ja. Dann habe ich eine andere Idee. Hey, hey, Kerkermeister, bist du da? Oh Mann, was ist los, ihr Sardinen? Ihr seid doch erst 5 Minuten eingekerkert und schon die erste Beschwerde, oder was? Wie jetzt? Ja, nee, alles wunderbar hier unten. Lecker schimmelig. Ja, was denn dann? Genug Spaß, ich... Ich glaube, der Witz hat funktioniert und alle haben geglaubt, dass wir keine Piraten sind. Ah ja. Ach, Piratenschleim und Knochenbeine. Ganz genau. Du bist wohl voll drauf reingefallen. Auf was? Na, auf unseren Spaß. Dass wir uns haben einkerkern lassen. Ja, wir waren schon so lange nicht mehr im Kerker, dass wir mal wieder frische Kerkerluft schnuppern wollten. Tut gut. Herrlich schimmlige Kerkerluft. Jetzt begreife ich gar nichts mehr. Na, das brauchten wir zur Stärkung, um dann als Teufelscrew der Katzenhai bei der Pirata zu starten. Echt jetzt? Na klar, die Rallye ist doch für jeden Piraten und Halunken das Größte. Eben, und das sind wir. Das geht so nicht. Also dann seid ihr die verrücktesten Piraten, die ich kenne. Dann lasse ich euch jetzt raus. Richtig. Mach hin, Kumpel. Sonst verpassen wir am Ende noch den Start und können die anderen nicht pulverisieren. Ha, so sprechen nur echte Piraten und Piratinnen. Na gut, da kommt. Aber beeilt euch, am Hafen fällt gleich der Startschuss. Feuer! Der Killerkutter. Da sind ja wirklich 2 Schwertwale vorgespannt. Die sehen aber nicht gerade glücklich aus. Nee. Und da, der fliegende Holländer. Boah, die Mannschaft ist aber uralt. Moin, moin, ihr alten Piraten. Was? Wir sind doch nicht aus Hinterzarten. Ihr alten Piraten, habe ich gesagt. Was? Egal. Einmal. Mann. So, gleich geht's los. Wir müssen uns aufteilen. Wer macht was? Ich bin am Heck und feuer den Kamin an, damit wir ordentlich Dampf haben. Sehr gut. Außerdem habe ich so unsere Verfolger im Blick. Sehr gut. Ich übernehme zusammen mit Katze das Steuerruder. Und ich gehe zum Bug und ja, berichte, was auf uns zukommt. Sehr gut. Oh, da kommen die fünf Schwestern auf der Sirene. Mann, die haben ja eine schicke Yacht. Oh, hallihallo. Was für ein hübsches Schuppi ihr da habt. Sehr nett. Ich gehe mal unter Deck und guck, ob unsere Luken, Fenster dicht sind. Aus dir wird ja noch ein richtiger Seemann. Ja, ja. Moin, ihr Sprotten! Moin, du Fettfisch! Nettes Schiff, euer Haus. Vielen Dank. Es hält auch keiner Welle stand. Vor allem nicht der, die ich mache. Na, das werden wir ja gleich noch sehen, wer hier die dickste Welle macht. Eine große Klappe wie ein Seebär hast du schon. Und, wie heißt ihr? Warum willst du das wissen? Weil ich gerne die Namen der Würmer kenne, die ich hinter mir lasse. Ich bin Annie, die Kapitänin. Das ist Stan, unser Matrose. Und unter Deck ist Enzo, unser erster Offizier. Und das hier ist Katze, unsere Bordkatze. Und jetzt haut mal ab, wir müssen uns vorbereiten. Annie, Enzo... Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Tja, nur wahrscheinlich, weil ich mal welche abgemuckst habe, die genauso hießen. Na dann, viel Glück, ihr Sprotten. Und immer dran denken, nicht untergehen. Ja. Was denn hier für ein Geschrei? Das war nur Blackout und Dolphin und seine lächerliche Bande. Das ist das erste Zeichen. Es geht gleich los. Alle auf ihre Position. Ei. Endlich ist es soweit. Das ist die Route. Die Schiffe müssen raus aus dem Hafenbecken und einmal halb um die Insel rum. Durch die gnadenlosen Untiefen, die schon so manchen Rumpf geritzt haben. Dann durch das Nadelöhr von Wanzenburg, das auf den La Parala, den schnellsten Fluss unserer schönen Insel, führt. Gegen die starke Strömung folgen sie dann den La Parala ins Landesinnere bis zum... brodelnden Vulkansee in der Feuerschlucht. Dort genau, in der Mitte, befindet sich das Ziel. Und was sag ich? Das ist die brutalste Route der letzten Jahre. Wie werden sich die Favoriten schlagen? Was machen die mutige Annie und ihre Crew? Finden wir es heraus. 3, 2... Das war der Start. Volle Kraft voraus! Ei! Die Crews legen sich mächtig ins Zeug. Der Killerkutter mit dem einen unglaublich starken Schwertbein hat sich an die Spitze gesetzt. Wow, die Wale sind ja echt schnell. Direkt dahinter Maggie Messer und dann die fünf Schwestern auf ihrem Schiff Sirene. Was für ein schickes Teil. Dahinter die Katzenhai. Hätte nie gedacht, dass ein Haus auch ein Schiff sein kann. Und, oh, nein! Der fliegende Holländer steht. Die Crew hat vergessen, den Anker zu lichten. Hurra, die sind schon mal raus. Oh, das ist mir die Messer und die fünf Schwestern sind gleich auf. Aber, das höre ich da, die fünf Schwestern drehen voll auf. Und du Dolphus Crew muss sich die Ohren zuhalten. Sie sind abgelenkt und die hübsche Yacht der fünf Schwestern zieht davon. Stan, leg mal mehr Feuer nach. Ei, wird gemacht. Es tut sich was an der Spitze. Der Killerkutter hat die Kurve nicht gekriegt und fährt einfach aufs offene Meer hinaus. Sieht so aus, als hätte die Crew die Schwertwale nicht unter Kontrolle. Die wollen wohl keine Zugpferde sein. Oh, holla, jetzt gehen die auch noch auf Topfahrt. Noch eine Crew aus dem Rennen. Ha, dann sind wir nur noch 3. Die Maggie Messer reicht jetzt die gnadenlosen Untiefen sehr vorbildlich, wie die Crew da durch die Brandung kreuzt. Erfahrene, tolle Schiffsleute, da gibt's mal kein Vertun. Mal sehen, wie sich unsere Neulinge dort schlagen. Die gnadenlosen Untiefen voraus! Mist! Jetzt müssen wir die Nerven behalten. Ja, Noch so einen Treffer halten wir nicht aus. Wir müssten irgendwie unter Wasser sehen können, wo die Felsen sind. Wow, wow. Was sagst du? Das Dachfenster ist jetzt unter Wasser? Oh. Ja, na klar. Runter mit dir. Katze ist unter Deck. Sie sitzt auf ihrem Lieblingsplatz vor dem Dachfenster und warnt uns, wenn wir auf einen Felsen zusteuern. Genial. Ei, nach Steuerbord. Ein bisschen Backbord. Ei, ei. Ei. Wahnsinn, die Katzenhai und Pferdi und Tiefen, wie es nur Blutzwente und Messerjocke konnten. Das geht nur, wenn man piratenmäßig zusammenarbeitet. Juhu, wir sind durch. Yes. Und auch Maggie Messer und die Sirene sind fast wieder gleich auf. In einem Affentempo rasen beide auf das Nadelöhr von Wanzenburg zu. Aber nur einer passt hindurch. Oh, oh, ja, das wird knapp. Oh, geschafft. Und auch die Katzenhai ist ziemlich schnell. Achtung, Inni, schon die Besten sind bei Wanzenburg zerschellt. Ein ganz kleines Stückchen Backbord. Oh je, Inni, pass auf, du bist zu schnell. Die Felsen sind rasiermesserscharf. Ah! Ah! Oh, wohin durch? So, jetzt sind wir auf dem Fluss im Landesinneren. Ist eigentlich ganz nett hier. So schön grün. Aber wahnsinnig heiß. Und feucht. Und hier sind jede Menge Moskitos. Ah, Mist, die stechen. Es sind so, so viele. Welche Mist. Richtung, Enzo? Mist, Mist. Keine Ahnung, ich kann gar nichts sehen. Es sind einfach viel zu viele. Wir müssen sie vertreiben. Aber wie? Ich habe eine Idee. Echt? Vielleicht. Die Sirene ist jetzt vorne, ganz knapp dahinter Maggie Messer. Die Katzenhai liegt hinten, konnte aber ein paar Schiffslängen gut machen. Ui, was passiert denn da? Auf Deck wird gewerkelt? Der erste Offizier hat eine Bratpfanne herausgekratzt. Hallo, was ist denn? Ist denn jetzt schon Mittagspause? Stellt die da gerade auf den Herd und beginnt ein paar große Flundern zu braten? Wie das stinkt! Verstehe! Du bist ja ein ganz grauseliger Koch! Jeder wie er kann. Cool, das mögen die Moskitos gar nicht. Sie verschwinden. Was für ein geschicktes Manöver der Katzenhai. Sie kochen schlecht, aber schlagen sich gut und konnten die Sirene überholen. Damit liegen sie jetzt auf Platz 2 nur noch ein paar Schiffslängen hinter Udolphus Maggie Messer. An den Werten seiner Sibären haben sich die Moskitos wohl die Rüssel abgeknickt. Furchtlos fahren sie weiter in Richtung Vulkansee in der Feuerschlucht. Da ist schon der Vulkansee. Die Maggie Messer ist in Sichtweite. So, jetzt wird's heiß. Es geht auf die Zielgerade. Die Maggie Messer ist immer noch vorne, schnell wie eh und je. Dahinter überraschend Katzenhai, die durch das Bratpfannenfischmanöver die Sirene hinter sich gelassen hat. So ein offenes Verdeck ist zwar schick, aber schlecht bei Moskitos. Stan, wir brauchen mehr Dampf. Wirf noch etwas Holz nach. Nein. Nein? Nein, das ist zu gefährlich. Es scheint einen Streit auf dem Deck der Katzenhai zu geben. Sie verlieren an Fahrt, während Blackout Udolpho mit der Maggie Messer das Wasser zerschneidet. Verdammt, die sind sowas von schnell. Warum wirfst du kein Holz nach, Stan? Wir können gewinnen. Wir haben sie gleich. Manchmal muss man langsam machen, um vorwärts zu kommen. Hä? Was soll denn der Quatsch jetzt? Annie, wir sind auf einem Vulkansee voller Gasblasen. So wie Udolpho und die Maggie Messer durch das Wasser zischen, pieksen die gleich eine der Blasen auf und dann macht's Peng und das Schiff fliegt in die Luft. Aha. Und wenn wir langsam fahren, dann drücken wir die Gasblasen einfach schön zur Seite. Okay. Auf der Katzenhai ist jetzt Ruhe eingekehrt. Sind die verrückt? Ja, das sind sie. Schippern ganz gemächlich dahin, während von hinten die Sirene wieder aufholt und Udolpho gleich im Ziel ist. Also wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt... Oh nein, das war wohl eine Gas. Blase. Die hat die Maggie-Messer pulverisiert. Ja, so ist die Pirata. Einen trifft's immer. Die Crew treibt im Wasser. Das heißt, freie Fahrt für Katzenheidi. Jetzt ganz langsam in Richtung Ziel tuckern. Aber hol mich doch ein Dorsch. Das ist unglaublich. Was machen die denn jetzt? Die Katzenhai hat ihren Kurs geändert, die sind umgedreht und fahren in die falsche Richtung. Wohin steuerst du denn, Annie? Das Ziel ist geradeaus. Das Ziel kann warten. Was? Erst sammeln wir die Blütenmänner ein. Ich kann nicht. Hepp. Da vorne, da ist noch einer. Okay. Und da ist auch Rodolfo. Hier, meine Hand. Danke. Sehr feine Sache von euch. Ihr seid echt eine tolle Piratencrew. Moment mal. Ist was? Hab ich was auf der Nase? Oder was? Hä? Ich kenne sie. Dich. Na klar. Ich bin Udolpho Blackout, der Verwegenste. Ja, jetzt halt mal die Luft an. Ich meine, ich kenne dich persönlich. Kann mich nicht erinnern, dich je gesehen zu haben. Doch, kein Zweifel. Und nicht nur einmal. Täglich. Was? Ja. Damals hattest du nur keinen Bart. Habt ihr das gehört, Jungs? Ein Seemann ohne Bart. Doch, jetzt erkenne ich auch die Stimme wieder. Und die kleine Narbe über der Augenbraue. Sowas hat doch jeder, oder? Eben nicht, kein Zweifel. Du bist es. Was? Annies Papa. Papa hat mich noch niemand genannt. Hey, Leute, habt ihr das gehört? Ich soll Papa sein. Also wenn das so ist, ja, könnt ihr mich jetzt alle Papa nennen. Ei, ei, Papa. Ja, wird gemacht, Vater. Ei, ei, Daddy. Nein, im Ernst. Ich bin mir ganz sicher. Da haben die sich doch grad festgequatscht, diese Kugelfische. Hallo, Leute, wir haben hier ein Rennen. Wenn ihr nicht aufpasst, gewinnt doch jemand anderes. Na, alle bärtigen Seepferdchen eingesammelt? Annie, komm doch mal her. Hier, ich möchte jemanden vorstellen. Das hier ist Udolpho. Hä? Ja und? Den kenne ich doch schon. Er ist aber nicht nur Udolpho, sondern auch dein Papa. Was? Ja. Ich kann mich echt nicht erinnern, Papa zu sein. Eben. Genau vor 10 Jahren bist du in einen fürchterlichen Sturm geraten, gekentert und kannst dich seitdem an nichts erinnern. Das erzählst du doch immer zu. Hey, korrekt. Und meine Eltern sind vor 10 Jahren mit ihrem Fischkutter Penny rausgefahren und in einem fürchterlichen Sturm verschollen. Ein Sturm war da, ja. Und was für einer. Es blies wie der Teufel und die Wellen türmten sich. Und ich war mittendrin. Moment, ich gehe rasch unter Deck. Irgendwo im Wohnzimmerschrank gibt's bestimmt noch ein Foto. Ich bin gleich wieder da. Also wenn das stimmt, dann werde ich auf der Stelle verrückt. Ich auch. Und wir erst, Papa. Hier, ich hab's. Ja, zeig mal her. Kein Bart, aber... Die Augen passen. Und die Haare sind jetzt fettig und zottelig. Aber ja, das bin ich. Sag ich doch. Aber wie kommt denn dieses Bild von mir auf dieses Boot? Ja, weil du früher mit Annie drin gewohnt hast, als es noch ein Haus war. Dann stimmt alles, was du sagst. Das heißt, du kleine Sprotte bist meine Tochter. Ich fress einen Besen. Und ich den Stiel. Das gibt's doch nicht. Anscheinend doch. Dann bist du echt mein Papa? Ei, sieht ganz danach aus. Hurra! Es lebe Papa Udolpho! Papa Udolpho! Papa Udolpho! Papa Udolpho! Moment, ich bin doch Blackout Udolpho. Jetzt bist du wohl beides. Unglaublich, jetzt sind die doch vorbeigezogen und wir haben... Gewinnerinnen! Es sind die 5 Schwestern auf der Sirene! Was für eine Überraschung! Glückwunsch! Und das, obwohl die anderen so kurz davor waren. So ist die Pirata spannend bis zum Schluss. Aber was ist denn da los auf der Katzenhainer? Traurig scheinen die ja nicht zu sein. Da liegen die sich in den Armen, die beiden Crews. Hey, ihr habt verloren! Verloren? Wir? So ein Quatsch! Wir haben gewonnen! Ja, sowas von! Ich sogar einen Papa! Und ich die mutigste Tochter der Welt! Komm her, meine Annie! Ei, ei, Papa! Und wenn wir mein Schiff wieder zusammengebaut haben, dann soll es nicht mehr Maggie Messer heißen. Sondern? Annie Penny! Das müssen wir feiern! Wer Piraten hinterher? Hörspiel von Arne Köhler. Mit Annie, Florentine Angersbach, Enzo, Bjarne Mädel, Stan, Oliver Mommsen, Plapperpiratin Barbara Philipp, Udolfo Blackout, Alexis Kara. Und in weiteren Rollen Peter Kämpfe, Matthias Schnidaretz, Annika Baumann und viele andere. Und Katze. Besetzung: Arne Köhler und Leon Hase. Ton und Technik: Thomas Rombach und Melanie Inten. Regieassistenz: Miriam Brandt. Musik: Bernd Keul. Regie: Hans-Helge Ott. Produktion: Hessischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 2021. Redaktion und Dramaturgie: Gudrun Hartmann.